Verschuldungsgrenzen. Umso größer ist die Ironie, dass die Geschichte des Vertragsbruchs ausgerechnet in Deutschland begann. Die rot-grüne Bundesregierung wollte sich 2002 nicht vor der Bundestagswahl einem Verfahren aus Brüssel wegen Überschreitung der Maastricht-Kriterien aussetzen und meldete optimistische Einschätzungen, die 2003 nicht mehr haltbar waren. Spätestens im Jahre 2003, als die beiden größten Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich eine politische Mehrheit im Rat der Finanzminister organisierten, um die Anwendung der Regeln gegen den Verstoß der Bundesregierung zu verhindern, musste der Pakt in seinen Ambitionen als gescheitert gelten. Ottmar Issing, langjähriger Chefvolkswirt der Bundesbank und der EZB, fragt weiter: War von einer Jury, in der potenzielle Sünder über aktuelle Urteilen, etwas anderes zu erwarten? Immerhin handelt es sich beim Stabilitätspakt nicht um eine Goodwill-Erklärung, sondern um eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung. Wenn aber so wenig Verlass auf durch alle Parlamente ratifizierte Verträge ist, wie kann man dann für die Zukunft auf Besserung hoffen? Issings Frage ist berechtigt. Man möchte ihm mit Charles de Gaulle zurufen: Verträge sind wie Rosen und junge Mädchen. Sie haben ihre Zeit.